Abschnitt 6 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel, in welchem Mr. Grimwick auftritt. Oliver erholte sich bald wieder. Brownlow und Frau Bedwin vermieden sorgfältig alles, wodurch er wieder an das Bild oder seine Herkunft und Lage hätte erinnert werden können und suchten ihn auf jede Weise angenehm zu unterhalten, ohne ihn aufzuregen. Als er jedoch am folgenden Tage wieder in das Zimmer der Haushälterin hinunterkam, hob er sogleich die Augen nach der Wand empor, in der Hoffnung, das Bild der schönen Dame zu erblicken. Er sah sich getäuscht, es war entfernt worden. Frau Bedwin hatte ihn jedoch beobachtet. »Ah«, sagte sie, »es ist nicht mehr da, mein Kind.« »Ich sehe es, Ma'am«, erwiderte Oliver seufzend, »warum ist es denn fortgenommen?« »Weil Mr. Brownlow sagte, es schiene dich unruhig zu machen und könnte daher deiner Herstellung schaden.« »Ach, es machte mich gar nicht unruhig, Madam. Ich freute mich, es anzusehen und hatte es gar zu lieb gewonnen.« »Nun, mein Kind«, sagte die gute Frau, »du besserst dich zusehends und es soll schon wieder aufgehangen werden. Ich verspreche es dir. Lass uns jetzt aber von anderen Dingen sprechen.« Sie hatte ihm in seiner Krankheit so viele Liebe erwiesen, dass er sich vornahm, einstweilen nicht mehr an das Bild zu denken. Er hörte ihr daher aufmerksam zu, als sie begann, ihm von ihren wohlgeratenen Kindern und ihrem guten, seligen Ehemann zu erzählen. Sodann wurde Tee getrunken, worauf sie ihm Cribbage spielen lehrte, was er schnell begriff und eifrig mit ihr spielte, bis es Zeit war, zu Bett zu gehen. Es folgten selige Tage für Oliver. Alles um ihn her war so still, sauber und ordentlich, und jedermann war so liebevoll gegen ihn, dass er fast im Himmel zu sein glaubte. Als er imstande war, sich wieder ordentlich anzukleiden, hatte Mr. Brownlow schon für einen ganz neuen Anzug gesorgt, und da ihm gesagt wurde, er könnte mit seinen alten Kleidern tun, was er wollte, so gab er sie der Magd, die sehr gefällig gegen ihn gewesen war, und sagte ihr, sie möchte sie an einen Juden verkaufen und das Geld behalten. Die Magd machte sogleich Gebrauch von der erhaltenen Erlaubnis. Oliver sah durch das Fenster, wie der Jude seine ganze alte Garderobe zusammenwickelte, einsackte und fortging. Und er freute sich nicht wenig darüber, da er nun nicht mehr zu fürchten brauchte, die traurigen Lumpen je wieder anlegen zu müssen. Es mochte etwa eine Woche verlaufen sein, als eines Nachmittags Mr. Brownlow hinunterschickte und Oliver zu sich rufen ließ. Frau Bedwin ordnete eiligst den Anzug und das Haar ihres kleinen Pfleglings und geleitete ihn selbst bis an Mr. Brownlows Tür. Das Zimmer war mit Büchern angefüllt und das einzige Fenster öffnete in einen kleinen Blumengarten. Mr. Brownlow legte ein Buch aus der Hand und sagte Oliver, er möchte näher kommen und sich setzen. Oliver tat, wie ihm geheißen war, und dachte, wo die Leute wohl gefunden werden könnten, eine solche Menge von Büchern zu lesen, die geschrieben zu sein schienen, um die Welt klüger zu machen. Eine Sache, welche fortwährend erfahreneren Leuten zu schaffen macht, als Oliver Twist war. »Du siehst hier sehr viele Bücher, nicht wahr, mein Kind?« sagte Mr. Brownlow. »Ja, sehr viele«, erwiderte Oliver. »Ich habe noch nie eine solche Menge von Büchern gesehen.« »Du sollst sie, wenn du dich gut beträgst, auch lesen, was dir noch besser gefallen wird als das bloße Beschauen der Bände, wenn auch nicht immer, denn es gibt allerdings Bücher, an welchen die Bände bisweilen das Beste sind. Möchtest du wohl ein recht gescheiter Mann werden und selbst Bücher schreiben?« »Ich möchte lieber in Büchern lesen, Sir«, entgegnete Oliver. »Wie, du möchtest also kein Bücherschreiber sein?« sagte der alte Herr. Oliver besann sich ein wenig und erwiderte endlich, es bedünke ihm weit besser, ein Bücherhändler zu sein, worüber der alte Herr herzlich lachte und wozu er bemerkte, Oliver habe da etwas sehr Gescheites gesagt. Oliver freute sich, etwas sehr Gescheites gesagt zu haben, obgleich er durchaus nicht begriff, worin es bestehen möchte. »Sei nur ohne Furcht«, sagte der alte Herr, »ich werde dich nicht zum Schriftsteller machen, solange es noch ein anderes ehrliches Geschäft oder Handwerk gibt, das du erlernen kannst.« »Ich danke, Sir«, entgegnete Oliver, und der alte Herr lachte abermals über den großen Ernst, womit er antwortete, und sagte ein paar Worte von einem merkwürdigen Instinkt, welche Oliver nicht sehr beachtete, da er sie nicht verstand. Brownlow fuhr darauf in einem womöglich noch freundlicheren, aber zugleich ernsteren Tone, als er gegen Oliver bis dahin angenommen, fort. »Sei jetzt recht aufmerksam auf das, was ich dir sagen werde. Ich gedenke, ohne Rückhalt mit dir zu reden, weil ich überzeugt bin, dass du mich ebenso gut verstehen wirst als viele ältere Personen.« Oliver erschrak. »Ach«, rief er aus, »sagen Sie nicht, dass Sie mich fortschicken wollen, Sir. Weisen Sie mir nicht die Tür, dass ich wieder auf den Straßen umherirren muss. Lassen Sie mich bei Ihnen bleiben und Ihnen dienen. Schicken Sie mich nicht in das schreckliche Haus zurück, woher ich gekommen bin. Erbarmen Sie sich eines armen, verlassenen Knaben, bester Herr.« »Mein liebes Kind«, sagte der alte Herr gerührt, »du brauchst nicht zu fürchten, dass ich meine Hand von dir abziehe, solange du mir keine Ursache dazu gibst.« »Das will ich nie, niemals, Sir.« »Ich hoffe, dass du es nicht tun wirst, glaube es auch nicht. Ich bin oft getäuscht und betrogen von Leuten, denen ich wohltun wollte, bin aber trotzdem sehr geneigt, dir zu vertrauen und empfinde eine größere Teilnahme für dich, als ich sie sogar mir selbst erklären kann. Die ich am meisten geliebt habe, ruhen längst in ihren Gräbern, und ich habe auch meines Lebens Glück und Zier begraben, nicht aber meine Herzenswärme. Auch herber Kummer hat sie nicht ausgelöscht, sondern nur noch stärker angefacht, wie denn allerdings Schmerz und Leid unser Inneres stets reinigen und läutern sollten.« Er hatte dies mit leiser Stimme und mehr vor sich hin als zu Oliver gesprochen, der ganz still dasaß und kaum zu atmen wagte. »Doch ich sage das nur«, fuhr der alte Herr wieder heiterer fort, »weil du ein junges Gemüt hast und wenn du weißt, dass ich viel gelitten habe, dich vielleicht noch sorgfältiger hüten wirst, mir abermals wehe zu tun. Du sagst, dass du eine Waise wärst und ganz allein daständest in der Welt. Alles, was ich habe erkunden können, bestätigt deine Angaben. Erzähle mir nun, wer deine Eltern gewesen sind, wo du erzogen und wie du in die Gesellschaft geraten bist, in welcher ich dich gefunden habe. Sag die Wahrheit, und wenn ich finde, dass du kein Verbrechen begangen hast, so soll es dir niemals, solange ich lebe, an einem Freunde fehlen.« Oliver vermochte vor Schluchzen ein paar Minuten nicht zu antworten, und als er sich endlich gefasst hatte und seine Erzählung beginnen wollte, ließ sich ein Herr zum Tee anmelden. »Es ist ein Freund von mir, Mr. Grimwick«, sagte Brownlow zu Oliver. »Er hat ein wenig raue Manieren, ist aber im Herzen ein sehr wackerer Mann.« Oliver fragte, ob er hinuntergehen solle, allein Brownlow ließ ihn bleiben, und in demselben Augenblicke trat Mr. Grimwick, ein korpulenter alter Herr, gestützt auf einen tüchtigen Handstock, denn er hatte ein etwas lahmes Bein, schon in das Zimmer. Oliver hatte nie ein so verzwicktes Gesicht gesehen. Grimwick hielt dem Freunde sogleich auf Armeslänge ein Stückchen Zitronenschale entgegen und polterte, dergleichen würde ihm überall in den Weg geworfen. »Ich will meinen eigenen Kopf aufessen, wenn Zitronenschale nicht noch mein Tod ist«, beteuerte er. Es war seine gewöhnliche Beteuerung, allein wenn die Erfindung, den eigenen Kopf zu verspeisen, auch noch gemacht werden sollte, so würde es einem Herrn wie Mr. Grimwig war doch jedenfalls stets sehr schwer fallen, in einer einzigen Mahlzeit damit zustande zu kommen. Mr. Grimwig erblickte Oliver, trat ein paar Schritte zurück und fragte Brownlow verwundert, wer der Knabe wäre. »Der Oliver Twist, von welchem ich Ihnen gesagt habe«, erwiderte Brownlow. Oliver verbeugte sich. »Doch nicht der Knabe, der das Fieber gehabt hat«, sagte Grimwig, sich noch etwas weiter zurückziehend. »Gehabt hat«, wiederholte Brownlow lächelnd. Grimwig setzte sich, ohne seinen Handstock zur Seite zu stellen, beäugelte den hocherrötenden Oliver durch seine Lorgnette und redete ihn nach einiger Zeit an. »Wie befindest du dich?« »Danke, Sir, sehr viel besser«, erwiderte Oliver. Brownlow schien zu besorgen, dass sein absonderlicher Freund etwas Unangenehmes sagen möchte und hieß Oliver daher hinunterzugehen und Frau Bedwin anzukündigen, dass die Herren den Tee erwarteten. Oliver ging mit Freuden. »Er ist ein artig aussehender Knabe, nicht wahr?« »Kann's nicht sagen«, erwiderte Grimwig verdrießlich. »Sie können es nicht sagen?« »Nein. Ich kann nie einen Unterschied an Knaben entdecken. Ich kenne nur zwei Arten von Knaben: Milchsuppengesichter und Rindfleischgesichter.« »Zu welcher Art gehört Oliver?« »Zu den Milchsuppengesichtern. Ich kenne so ein Rindfleischgesicht, einen abscheulichen Knaben. Er hat eine Stimme wie ein Bootsknecht und ist wie ein Wolf.« »Dann gleicht er Oliver nicht, dem Sie daher nicht zürnen dürfen.« »Freilich gleicht er dem Oliver nicht, der vielleicht noch schlimmer ist.« Brownlow hustete ungeduldig, was seinen Freund höchlichst zu ergötzen schien. »Ja, ja, er ist vielleicht noch schlimmer«, fuhr Grimwig fort. »Woher ist er? Wer ist er? Was ist er? Er hat ein Fieber gehabt. Gute Menschen pflegen kein Fieber zu bekommen, wohl aber schlechte. Ich habe einen Menschen gekannt, der in Jamaika gehangen wurde, weil er seinen Herrn ermordet hatte. Er hatte 6-mal das Fieber gehabt und wurde deshalb nicht zur Begnadigung empfohlen.« Grimwig war im innersten Herzensgrunde sehr geneigt anzuerkennen, dass Oliver ein außerordentlich einnehmender Knabe wäre, allein er liebte noch mehr den Widerspruch. Die Zitronenschale hatte ihn gereizt, er war entschlossen, sich von niemand sein Urteil über einen Knaben vorschreiben zu lassen und hatte sich aus diesen triftigen Gründen von Anfang an vorgenommen, seinem Freunde das Widerspiel zu halten. Als Brownlow daher zugestand, dass seine bisherigen Erkundigungen noch ungenügend wären, lächelte Grimwig ziemlich boshaft und fragte, ob die Haushälterin auch wohl regelmäßig das Silbergeschirr nachsähe und wegschlösse, denn er würde sich eben nicht wundern, wenn sie einmal einige Löffel oder dergleichen vermisste und so weiter. Brownlow, obgleich selbst etwas heftigen Temperaments, ertrug dies alles sehr gutlaunig, da er die Sonderbarkeiten seines Freundes kannte und da sich dieser mit dem Tee und den Semmeln sehr zufrieden bezeigte, so ging alles weit besser, als man hätte erwarten sollen, und Oliver, der wieder heraufgerufen war, fühlte sich in des sauertöpfischen Herrn Anwesenheit leichter als zuvor. Als das Teegeschirr hinweggeräumt wurde, fragte Grimwig, wann sein Freund den Knaben zu veranlassen gedächte, ihm einen ausführlichen und wahrhaften Bericht über seine Lebensumstände und Schicksale zu erstatten. »Morgen früh«, erwiderte Brownlow, »ich wünsche dabei unter 4 Augen mit ihm zu sein. Komm morgen Vormittag um 10 Uhr zu mir herauf, Oliver.« »Ja, Sir«, sagte Oliver. Er antwortete mit einigem Stocken, weil er dadurch in Verwirrung geraten war, dass Mr. Grimwig ihn bei seiner Frage so scharf angesehen hatte. »Ich will Ihnen etwas sagen«, flüsterte Grimwick Brownlow in das Ohr. »Er kommt morgen früh nicht herauf zu Ihnen. Ich habe ihn beobachtet. Er betrügt Sie, Liebster.« »Ich schwöre darauf, dass er's nicht tut«, entgegnete Brownlow mit Wärme. »Ich will meinen Kopf aufessen, wenn er's nicht tut. Und ich bürge mit meinem Leben für seine Wahrhaftigkeit. Und ich mit meinem Kopfe für seine Lügenhaftigkeit. Wir werden sehen«, sagte Brownlow, seinen Unwillen bemeisternd. »Ja, ja, wir werden allerdings sehen«, wiederholte Grimwick mit einem herausfordernden Lächeln. Das Schicksal wollte es, dass gerade in diesem Augenblicke Frau Bedwin mit einigen Büchern hereintrat, welche Brownlow an demselben Tage von dem mehr erwähnten Bücherhändler gekauft hatte. Sie legte sie auf den Tisch und schickte sich an, wieder hinauszugehen. »Lassen Sie den Ladenburschen noch warten«, sagte Brownlow, »er soll etwas mit zurücknehmen, ein Päckchen Bücher und das Geld für die Erstandenen.« Der Ladenbursch war aber schon wieder fortgegangen. »Ach, das ist mir ja sehr unangenehm«, fuhr Brownlow fort. »Der Mann braucht sein Geld, und ich würde es auch gern gesehen haben, dass er die Bücher noch heute zurückerhalten hätte.« »Schicken Sie sie doch durch Oliver«, fiel Grimwick mit einem ironischen Lächeln ein. »Sie wissen, er wird sie ohne Zweifel richtig abliefern.« »Ja, lassen Sie sie mich hintragen, Sir«, sagte Oliver eifrig. »Ich will auch den ganzen Weg laufen.« Brownlow wollte eben erklären, dass er Oliver unter keiner Bedingung hinschicken werde, als ein boshaftes Husten seines Freundes ihn bestimmte, seinen Beschluss abzuändern, um Grimwick der Ungerechtigkeit seines Argwohns zu überführen. Er hieß Oliver, die Bücher hinzutragen, und gab ihm zugleich eine 5-Pfund-Note, worauf er 10 Schillinge zurückbekommen würde. Oliver versicherte, er würde in 10 Minuten wieder da sein, verbeugte sich ehrerbietig und eilte hinaus. Frau Bedwin folgte ihm vor die Haustür, gab ihm ausführliche Anweisungen in Betreff des nächsten Weges und entließ ihn unter vielen wiederholten Ermahnungen, sich nicht zu überlaufen, sich nicht zu erkälten und so fort. Es war ihr höchst unangenehm, ihn aus den Augen lassen zu müssen. Sie hätte mit Mr. Brownlow zürnen mögen und sah Oliver nach, bis er an der nächsten Ecke angelangt war, wo er sich noch einmal umwendete und ihr freundlich zunickte. »Er ist in höchstens 10 Minuten wieder hier«, sagte Brownlow und legte seine Uhr auf den Tisch. »Es wird bis dahin dunkel geworden sein.« »Sie glauben also wirklich, dass er wiederkommt?« »Sie nicht?« entgegnete Brownlow lächelnd. In seinem Freunde regte sich der Widerspruchsgeist gerade mit besonderer Lebhaftigkeit, und Brownlows Lächeln verstärkte ihn noch. »Nein«, erwiderte er mit großer Bestimmtheit, »er steckt in einem nagelneuen Anzuge, hat ein Paket wertvoller Bücher unter dem Arm und eine 5-Pfund-Note in der Tasche. Er wird sich sofort wieder zu seinen alten Spielgesellen begeben und sie auslachen. Ich will meinen Kopf essen, wenn er sich jemals wieder hier blicken lässt.« Er rückte näher an den Tisch, und beide saßen in stummer Erwartung da. »Es ist der Bemerkung wert und setzt die Bedeutung in das Licht, welche wir unseren eigenen Urteilen beilegen, und den Stolz, mit welchem wir uns auf unsere übereiltesten Schlüsse verlassen, dass Grimwick, obwohl er kein schlechtes Herz hatte, obgleich es ihn wirklich betrübt haben würde, wenn er seinen geschätzten Freund betrogen gesehen, im Augenblick ebenso lebhaft wünschte als hoffte, Oliver möchte nicht wiederkommen. Aus solchen Widersprüchen ist die menschliche Natur zusammengesetzt. Es wurde so dunkel, dass die Zahlen auf dem Zifferblatte der Uhr nicht mehr zu erkennen waren. Allein die beiden alten Herren saßen fortwährend da und hefteten schweigend die Blicke auf die Uhr. 15. Kapitel. Was Oliver auf dem Wege zum Buchhändler begegnete. Olivers Rückkehr wurde beiden Herren immer zweifelhafter, zu Grimwicks Triumph und Brownlows tiefer Betrübnis. Ich hatte nun hier in meinem Epos in Prosa die kostbarste Veranlassung, die Leser mit vielen weisen Betrachtungen über die offenbare Unklugheit zu unterhalten, seinen Mitmenschen Gutes zu erweisen, ohne Aussicht auf irdischen Lohn oder vielmehr darüber, wie sehr es die Klugheit erfordere, in einem besonders hoffnungslosen Falle einige Liebe und Menschenfreundlichkeit an den Tag zu legen und sodann dergleichen Schwachheiten für immer abzulegen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Hält sich der, dem ihr unter die Arme gegriffen, gut und dient ihm euer geleisteter Beistand zum Wohlergehen, so erhebt er euch bis in den Himmel. Ihr werdet sehr geachtete Leute und gelangt in den Ruf, unendlich viel Gutes im Verborgenen zu tun, wovon nur der 20. Teil bekannt werde. Zeigt er sich als undankbarer und nichtswürdiger, so habt ihr euch in die vortreffliche Stellung gebracht, dass man euch nachsagt, ihr hättet euch höchst uneigennützig, mildtätig und dienstfertig erwiesen, wäret nur durch erfahrenen Undank und Verrat menschenfeindlich geworden, und man könne euch euer Gelübde nicht verdenken, nie wieder einem Menschenkinde beizuspringen, um nicht durch abermalige Täuschungen verletzt zu werden. Ich kenne eine Menge Personen, welche die angegebene Klugheitsregel befolgt haben, und kann versichern, dass sie in der allgemeinsten und natürlich verdientesten Achtung stehen. Brownlow gehörte indes zu ihrer Zahl nicht, denn er blieb hartnäckig dabei, Gutes zu tun, um des Guten selbst und um der Herzensberuhigung und Freude willen, die es ihm gewährte. Täuschungen raubten ihm sein Vertrauen und seine Milde und Menschenfreundlichkeit nicht, und Undankbarkeit von Seiten Einzelner führte ihn nicht zu dem Entschlusse, sich dafür an der ganzen leidenden Menschheit zu rächen. Ich werde daher die fraglichen vielen weisen Betrachtungen unangestellt lassen, und sollte dieser Grund ungenügend erscheinen, so kann ich noch hinzufügen, dass es obenein gänzlich außer meiner ursprünglichen Absicht liegt. Im finstern Gastzimmer einer kläglichen Winkelschenke gelegen, in der schmutzigsten Gasse von Little Saffron Hill, saß bei einem Bierkruge und Branntweinglase ein Mann, in welchem trotz dem herrschenden Halbdunkel kein irgend erfahrener Polizeiagent Bill Sykes verkannt haben würde. Zu seinen Füßen lag sein weißer, rotäugiger Hund, und sei es, dass Bill seine Zeit nicht besser anzuwenden wusste oder dass er seine üble Laune an irgendeinem Gegenstande auszulassen wünschte, genug, er versetzte dem Tier einen derben Fußtritt. Dem Hunde missfiel der offenbare Mutwille dieser Behandlung so sehr, dass er nach seines Herrn Beine schnappte. Bill ergriff wütend das Schüreisen und sein Messer, als die Tür sich auftat und der Hund hinausschoss. Zu einem Streite gehören dem alten Sprüchworte gemäß zwei, und Bill setzte daher den einmal begonnenen sogleich mit dem Eintretenden fort. »Verdammter Jude, was trittst du zwischen mich und meinen Hund?« schrie er ihm entgegen. »Ich wusste ja nicht, mein Lieber, wusste ja nicht, dass ihr wolltet dem Hunde zu Leibe,« erwiderte Vergehen demütig. »Spitzbube, hast du den Lärm nicht gehört?« »So wahr mir Gott gnädig ist, nein, Bill, nicht einen einzigen Laut.« »Ja, freilich, du hörst nichts, gar nichts«, entgegnete Sykes höhnisch, »ebenso wie du selbst ein- und ausschleichst, ohne dass man dich hört. Ich wollte nur, dass du jetzt der Hund wärst.« »Warum denn?« fragte Fagin mit einem erzwungenen Lächeln. »Weil die Regierung, die das Leben solcher Halunken schützt, wie du einer bist, und die nicht halb so viel Mut haben als die schlechtesten Hunde, jedermann erlaubt, seinen Hund abzuschlachten, wenn's ihm beliebt. Darum«, erwiderte Sykes sein Messer mit einem sehr bedeutungsvollen Blicke wieder einsteckend. Der Jude rieb sich die Hände, setzte sich an den Tisch und zwang sich, über die Spaßhaftigkeit des Freundes zu lachen, war jedoch offenbar nicht eben guten Muts dabei. »Greine nur, ja, greine nur«, sagte Sykes ihn mit verdächtlichem Trotze anblickend. »Über mich sollst du doch nicht lachen, es müsste denn unter der Nachtmütze sein am Galgen. Ich habe die Hand oben, Faggin, und will verdammt sein, wenn ich dir den Daumen nicht auf'm Auge halte. Baumele ich, baumelst du auch, also hüte dich vor mir und trag hübsch Sorge für mich.« »Schon gut, mein Lieber«, fiel der Jude ein, »ich weiß das alles. Gewinn und Gefahr ist gemeinschaftlich bei uns.« murrte Sykes, als wenn er dächte, der Gewinn möchte wohl zumeist auf der Judenseite sein. »Was hast du mir denn aber zu sagen?« »Es ist alles in den Schmelztiegel gewandert und glücklich wieder heraus. Da ist euer Anteil. Ihr erhaltet eigentlich mehr, als ihr solltet, mein Lieber, doch da ich weiß, dass ihr mir schon mal wieder sein werdet, gefällig und...« »Halt ein mit dem Schwätzen«, unterbrach ihn Sykes ungeduldig. »Was ist's her damit? Ja, doch, Bill, gönnt mir nur Zeit.« »Da ist's«, versetzte Faggin, zog ein altes baumwollenes Taschentuch hervor, knüpfte einen Knoten auf und reichte Sykes ein Päckchen, der die Goldstücke hastig zu zählen anfing. »Ist das alles?«, fragte Sykes. »Ja, alles.« »Hast du auch das Päckchen nicht aufgemacht auf dem Wege und ein paar Stück verschluckt? Stell dich nur nicht beleidigt, hast's ja schon oft getan. Greif an, Bimbam!« Faggin klingelte und es erschien ein anderer Jude, der jünger war, aber nicht weniger zurückstoßend und spitzbübisch aussah. Sykes wies stumm nach dem leeren Kruge hin, jener verstand den Wink und ging wieder hinaus, jedoch nicht ohne Faggin vorher einen Blick zugeworfen zu haben, den dieser durch ein kaum bemerkbares Kopfschütteln beantwortete. Sykes hatte sich zufällig gebückt. Hätte er den Blick des einen und das Kopfschütteln des anderen Juden gewahrt, so möchte er der Meinung gewesen sein, dass ihm diese Pantomimen nichts Gutes bedeuteten. »Ist niemand hier, Barney?« fragte Faggin den wieder eintretenden Juden. »Bloß Bliss Nancy. Schick sie herein«, sagte Sykes. Barney blickte Faggin fragend an, ging und kehrte gleich darauf mit Nancy zurück. »Du bist auf der Spur, Nancy, nicht wahr, mein Engel?« fragte Bill und reichte ihr ein gefülltes Glas. »Ja, Bill«, erwiderte die junge Dame, nachdem sie das Glas geleert hatte, »hab aber Mühe genug gehabt, er ist krank gewesen und...« Nancy bemerkte ein Augenzwinken Faggins, das eine Warnung vor übergroßer Mitteilsamkeit zu bedeuten schien. Sie brach ab und fing an, von anderen Gegenständen zu reden. Nach 10 Minuten bekam Faggin einen Husten, worauf Nancy erklärte, dass es Zeit sei zu gehen. Sykes sagte, dass er sie eine Strecke begleiten wolle, da er denselben Weg habe. Sie entfernten sich daher miteinander. Der Hund folgte in einiger Entfernung. Faggin sah Sykes durch das Fenster nach, schüttelte die geballte Faust hinter ihm, murmelte eine grimmige Verwünschung, setzte sich mit einem schauerlichen Greinen wieder an den Tisch und war bald darauf in das Londoner Polizeiblatt vertieft. Oliver befand sich unterdessen auf dem Wege zum Bücherhändler, ohne zu ahnen, dass er dem lustigen alten Juden so nahe wäre. Er geriet in eine Nebengasse unweit Clerkenwell, bemerkte seinen Irrtum erst, als er sie bereits über die Hälfte durchwandert hatte, und hielt es für das Beste, um keine Zeit zu verlieren, ihr zu folgen, da sie ihn, wie er meinte, auch an sein Ziel führen müsse. Er trabte munter vorwärts und dachte an sein Glück und was er darum geben würde, wenn er den armen kleinen Dick daran teilnehmen lassen könnte, als er durch den lauten Ruf »Oh, mein lieber kleiner Bruder« aus seinen Träumereien aufgeschreckt wurde. Als er aufblickte, umschlossen ihn schon die Arme eines Frauenzimmers. Er sträubte sich und suchte, sich loszumachen, Allein das Frauenzimmer hielt ihn nur umso fester und rief und frohlockte laut: »O gütiger Himmel, endlich hab ich dich gefunden! Ach, Oliver, ach, du böser Junge, was habe ich um deinetwillen ausgestanden? Gott sei Dank, dass ich dich endlich gefunden habe!« Das junge Frauenzimmer brach in eine Tränenflut aus und schien so heftige Krämpfe zu bekommen, dass ein paar mitleidige Frauen einen dastehenden Fleischerburschen fragten, ob er nicht meinte, dass er zu einem Doktor laufen müsse, worauf der Fleischerbursch, der eine sehr große Ruhe, wo nicht ein beträchtliches Phlegma zu besitzen schien, erwiderte, dass seine Meinung nicht dahin ginge. »Nein, nein, lasst mich nur«, rief jetzt auch das junge Frauenzimmer mit dem Körbchen und Hausschlüssel. »Ich fühle mich schon besser. Und nun komm, mein Junge, geh sogleich mit mir, mein böser kleiner Liebling.« »Was gibt's denn?«, fragte eine der umstehenden Frauen. »Ach, er ist vor 4 Wochen seinen Eltern entlaufen, guten Leuten, die sich redlich ihrer Hände Arbeit nähren, und hat sich unter Gauner und Landstreicher begeben, dass seine Mutter fast vor Kummer gestorben wäre.« »O, du kleiner Bösewicht, ach, dass du nach Hause kommst, du ungeratene Kreatur«, riefen die Weiber. »Ich bin meinen Eltern nicht entlaufen«, rief Oliver in großer Angst. »Ich kenne sie gar nicht. Ich habe weder Schwester noch Eltern. Ich wohne in Pentonville.« »Ach, du gütiger Himmel, wie trotzig er schon geworden ist«, schluchzte das junge Frauenzimmer. »Ei, Nancy«, rief Oliver, der jetzt erst ihr Gesicht sah, im höchsten Erstaunen aus. »Seht ihr wohl, dass er mich kennt?«, sagte Nancy. »Helf, helft mir, ihn nach Hause bringen, liebe Leute, seine Eltern und wir alle sterben sonst noch vor Kummer über ihn.« »Zu allen Teufeln, was ist das hier?«, schrie ein aus einem Bierladen hervorstürzender Mann. »Oliver, Satans Brut, komm augenblicklich mit nach Hause!« Er fasste Oliver beim Kragen, der Knabe rief und jammerte nach Hilfe. »Hilfe!« polterte Sykes. »Ich will dir gleich helfen. Was sind das für Bücher? Ohne Zweifel gestohlen. Her damit!« Er entriss ihm das Päckchen und versetzte ihm damit einen heftigen Schlag auf den Kopf. »So ist schön. Das wird ihm den Trotzkopf schon zurechtsetzen«, riefen die Weiber. »Soll's auch meinen«, sagte Sykes, wiederholte die Schläge, forderte Oliver auf, sofort ohne Sträuben mitzugehen, und machte ihn auf den bissigen Hund an seinen Fersen aufmerksam. Noch schwach von seiner Krankheit, betäubt durch die Schläge und das Überraschende des ganzen Vorgangs, in Schrecken gesetzt durch das Knurren des Hundes und die Brutalität des baumstarken Mannes und überwältigt durch den Beifall, den die Umstehenden seinen Angreifern gaben, was konnte das geängstete Kind tun? Es war dunkel geworden, die Gasse sah an sich selbst schon verdächtig aus, Hilfe war nirgend zu erblicken, Widerstand nutzlos. Ohne recht zu wissen, wie ihm geschah, fühlte sich Oliver durch ein Labyrinth von engen Straßen geschleppt, und sein jeweiliges Rufen verhallte umso mehr, da er so schnell fortgerissen wurde, dass er keinen Augenblick zu Atem kommen konnte, doch würde es auch von niemand beachtet worden sein. Die Gaslampen waren angezündet. Frau Bedwin erwartete mit herzpochender Ungeduld, dass die Haustür sich auftun würde. Die Magd war 20-mal die Straße hinuntergelaufen, um nach Oliver auszusehen. Die beiden alten Herren saßen beharrlich im Dunkeln neben der zwischen ihnen liegenden Uhr. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Gast von Aken, Braunschweig, 29. Juli 2024.